Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und wieder mit Marcel. Ja, hallo. Und mit Martin. Ja, hallo. Als hätten wir es abgesprochen. Nee. Wir haben eine weitere Sendung für euch vorbereitet, zumindest ein bisschen, und werden da mal wieder so das Übliche abspulen. Am Anfang können wir gleich erzählen, was sich seit der letzten Woche schon verändert hat. Wir haben ja irgendwie ausführlich über Google Plus geredet letzte Woche und jetzt ist schon wieder alles anders. Genau, wir haben uns da unsere Gedanken gemacht und behauptet, dass es wie die Kreise so gedacht waren, und Google hat dann gemeint, es ist anders. Ja. Wäre meine Zusammenfassung jetzt. Ja. Und ich finde nicht, dass Google eine gute Idee hat davon, wie es anders sein soll. Ja, die haben uns falsch verstanden. Ja. Die haben gedacht, wir kritisieren das und haben sich gedacht, wenn Fanboys das sagt, dann müssen wir es ändern. Also die Kreise wurden jetzt privacier gemacht. Ja, so irgendwie so. Ja, also was du halt nicht mehr so einfach machen kannst, ist irgendwas resharen, was ursprünglich mit einem Kreis geshared wurde. Ja. Also außerhalb des Kreises. Also was ursprünglich nicht public war. Das ist eigentlich so genau. die einzige Geschichte, die sie da wirklich geändert haben, dass wenn der Originalpost nicht public war und du Share drückst, dass du es nicht mehr public sharen kannst. Genau. Hat so ein paar Implikationen. Also die erste Geschichte, die ich ein bisschen nervig finde, ist, dass da halt dann auch immer der Dialog kommt, hey, das war jetzt aber nicht public, also überlegst dir mal, in welche Kreise du das jetzt weiter sharen willst, dass ich so ein bisschen so du, zeigefingermäßig und anstrengend finde. Und die zweite finde ich eigentlich fast ein bisschen schlimmer, weil vor dieser Geschichte war es mehr so eine Empfehlung meinerseits, wer denn das lesen sollte, was ich da mache. Und wenn einer meiner Rezipienten dann gedacht hat, okay, das ist aber schon auch interessant für andere oder für die Welt, dann konnte der einfach public resharen und das war okay. Und man hätte es dann auch public sehen. Und jetzt ist es halt wirklich so richtig, public wird es nicht. Also von außen verlinkbar wird dieser Post nie mehr werden, wenn der nicht von Anfang an public war. Es ist halt so eine Vermischung von, wer soll das lesen und wer darf das lesen, und irgendwie das Pendel geht jetzt so Richtung dürfen, und das ist halt irgendwie auch seltsam, weil das impliziert halt auch so ein bisschen da ein Rechtemanagement, das Google halt auch gar nicht leisten kann. Ja, es ist schon wieder sehr nah am Real Life dran. Das ist jetzt ungefähr so, als würde ich sagen, hey, ich habe hier eine tolle Information, aber sag's nicht unbedingt weiter. Und das Einzige, was du machen kannst, ist halt deinen Freunden wieder zu sagen, die es dann ihren Freunden sagen. Also du verlangsamst den Prozess. Ich kann es aber halt nicht mehr in die Zeitung schreiben. Genau, du kannst es halt nicht mehr in die Zeitung schreiben. Einfacher zu verstehen macht es das nicht. Also ich glaube, es gibt so zwei Bedürfnisse von diesen Kreisen, die abdecken könnten. Das wäre auf der einen Seite zu sagen, eben vorher, okay, das ist jetzt ein Posting, was eine bestimmte Gruppe von Leuten interessieren könnte. Mhm. Und das andere wäre, das ist ein Posting, das soll nur eine bestimmte Gruppe lesen. Dafür gibt es ja eigentlich auch noch diesen Haken, der sagt, man darf nicht weiter sharen. Der ist ja auch weiterhin da. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Kreise jetzt aber weder das eine noch das andere richtig sind. Vielleicht geht auch dieses Content-Beschränken auch gar nicht mehr. Ja, es ist halt irgendwie, also ich glaube eben, das Problem ist eigentlich mehr, dass man versucht, dass das Real Life da jetzt eins zu eins drauf zu mappen, zu übertragen. Und das funktioniert halt nicht so wirklich, weil die Geschwindigkeit eine andere ist, mit der sie Informationen ausbreiten. Ja. Ich finde halt nochmal das, was ich am Anfang gemeint habe, so auf die Geschichte, die wir uns letztes Jahr mal geeinigt haben, eigentlich, okay, das ist jetzt nicht wirklich Privacy, weil wirklich Privacy ist es eh nicht. Das fand ich das schönere Modell. Jetzt ist es so wieder, es ist schon eher Privacy, ja. Es ist schon, die Intention ist, dass das eine Einschränkung ist, ein bisschen, und dich irgendwie sich sicherer fühlen lässt. Und aber das finde ich eine komische Implikation. Eben, weil gerade so Screenshot und den dann als Bild sharen geht jederzeit. Ja, an der Stelle. Ganz, ganz entspannt sogar. Ja. Das sieht noch nicht mal sonderlich anders aus, wenn du einen Screenshot machst. Genau. Den Post. Es haben mehrere Leute gesagt, dass die da gerne schon geklickt hätten auf die UI vom Screenshot. Das ist ja immer so, wenn eine Nachricht spannend genug ist, dass ich sie teilen will, dann teile ich sie auch. Und da hast du ja halt dann plötzlich diesen Block drin, wo du nicht mehr teilen kannst, sondern nur noch mit deinen erweiterten Kreisen. Und dann die Frage, poste ich das jetzt neu sozusagen, indem ich es rauskopiere? Aber ich finde, da hat das Google Plus auch sowieso recht seltsam gemacht mit dem Sharen. Also auch selbst wenn ich den Sharen-Knopf benutze, dass der das Posting dupliziert, das ist sozusagen ein neues das auch nicht die Kommentare behält von dem Ursprungsposting, das eigentlich kaum, eigentlich gar keinen richtigen Link mehr hat zum Ursprung. Ist auch nicht mehr verlinkt auf das Originalding, wenn man was shared. Also ich habe zumindest den Bereich in diesem Posting nicht gefunden, in dem man klicken könnte, um auf das Originalposting zu kommen. Also du kannst irgendwie auf die Person klicken und dann in dem Profil sehen, wann er das gepostet hat, wenn du in den Kreisen warst und so, aber du kommst irgendwie nicht direkt darauf, was ich ein bisschen komisch finde an der Stelle, weil ich würde ja gerne die Originalkommentare lesen wahrscheinlich. Also das zumindest, das denke ich mir jetzt, wo ich weiß, dass die Kommentare eben nicht mitgeshared werden. Ich sehe das auch aus Autorensicht. Ich interessiere mich natürlich dafür, was gibt es für Reaktionen zu meinem Posting. Und das ist jetzt geklattert und verteilt auf 5, 6 verschiedene Stellen. Dann noch eine andere Sache, man kann ja Postings bearbeiten. Wenn ich das tue, die schon gesharten Postings werden nicht automatisch mitbearbeitet. Also wenn ich jetzt irgendwas, einen Rechtschreibfehler finde, der wird jetzt in den gesharten Sachen nicht editiert, was aber wahrscheinlich ganz gut ist. Ja. Also wenn du diese Duplizierung-Metapher nimmst, dann ist es ganz gut. Ja. Also es ist alles noch recht unklar, wo das hingehen soll. Und wir haben ja auch noch das Problem der duplizierten Posts, die dann die Timeline zumüllen. Ja, das hätten sie lieber als erstes fixen sollen, statt das andere. Ja. Aber jetzt ansonsten, jetzt so eine Woche Google Plus, ist das Like oder Plus 1 oder Minus 1? Plus 1, ja. Nee, also mir ist es irgendwie angenehmer als Facebook, muss ich sagen. Ich bin da gerne. Facebook ist immer so eine Überwindung, weil ich weiß, da gibt es jetzt irgendwie Neuigkeiten aus meiner Familie, aus meinem Bekanntenkreis, die ich sonst verpasse, wenn ich da nicht hingehe. Und dann gehe ich halt da irgendwie gesenkten Hauptes zu Facebook und scroll da mal durch. Ja, weil es macht mir keinen Spaß, da zu sein, aus irgendwelchen Gründen, die ich auch nicht genau verstehe. Und bei Google Plus, da hänge ich halt sowieso die ganze Zeit rum, weil das ist da oben in der Google-Suche und in Google Docs und überall ist so diese rote Zahl, die mir sagt, es gibt was Neues und dann bin ich da einfach. Okay. Ich habe das bei anderen auch schon festgestellt, so da hängen irgendwie live ein Haufen Leute rum. Nevin hat von Panic hat gestern so einen Post gemacht, so ich möchte mal testen, wie viele Leute es hier überhaupt lesen, kommentiert doch mal bitte. Und dann sind da halt die Kommentare nur so reingestreamt. Du konntest zugucken, wie die Liste wächst. Und Nevin hat gesagt, aufhören, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja. Also, da eideln irgendwie mehr Leute, habe ich das Gefühl. Zumindest in meinem Bekanntenkreis. Ich wollte gerade sagen, also das Eideln für meine Begriffe eher so die Twitteria hat sich eher dahin begeben. Also mein restliches Umfeld hat damit gar nichts am Hut und die kriege ich da auch nicht hin, muss ich feststellen. Also ich habe so ein, zwei Einladungen in die Richtung verteilt, die auch reingekommen sind zum richtigen Zeitpunkt. Die machen da halt nichts, die sind auf Facebook, die haben da ihre Posse. Ja, Frage der Zeit, glaube ich. Das momentan fühlt sich schon ein bisschen an wie so ein Dorfplatz, wo man sich halt trifft und so ein Bier trinkt und vielleicht mal ein Hangout startet und mal liest, was treiben die anderen so. Also mir fehlt im Grunde sehr eine Möglichkeit, die Sachen zu strukturieren, die Suchfunktion oder eine Timeline, die Timeline bleibt und nicht immer durcheinander gewirbelt wird. Also ich finde noch sehr schwer, irgendwie eine Orientierung zu finden in dem ganzen Ding. Also ich habe auch mehrfach den Fehler gemacht, so diese Twitter-Idee von, okay, dieses Posting kenne ich schon, also höre ich jetzt auf, die Timeline weiter abzuscannen, zu machen und um dann erst später wieder zu merken, ach so, da war bestimmt nur ein neuer Kommentar da. Beziehungsweise ich habe es nur indirekt dann wieder gemerkt, wenn es mal in Position 1 war, wieder auf meiner Timeline, weil das hat dann nicht funktioniert mit kenne ich schon, höre ich auf. Ja, also das bleibt ein bisschen anders und meines Erachtens auch konfus. Aber nochmal zu einer Sache, die du letztes Mal gesagt hast, dass es Twitter keine Konkurrenz machen würde. Ich glaube, von der Zielgruppe schon. Ja, du weinst ja schon um Twitter jetzt. Du denkst ja schon, Twitter ist tot. Ja, Twitter ist halt so eine Schreibmaschine und ich habe mich daran gewöhnt, wie die Tasten klappern. ich glaube, Leute, die Twitter benutzen, denen gefällt Google Plus auch gut. Von der Art und Weise, wie es funktioniert. Ich denke die Frage auch ist halt, ob es beide Services braucht. Ich sehe, dass Twitter einige Eigenheiten hat, die mir auch gefallen, die anders sind als bei Google+. Fände es schön, wenn beide überleben, aber es ist natürlich anstrengend, zwei solche Echtzeit-Services zu pflegen. Also rein vom Personenkreis her geht es mir jetzt auch so, aber es kann auch daran liegen, dass Google+ eben so neu ist. Aber dass so der Personenkreis, der auch, also die Leute, die ich auf Google Plus sehe, die haben auch einen Twitter-Account, ziemlich sicher, und vielleicht einen Facebook-Account, aber nur vielleicht. Und die Leute, die bei Facebook sind, sind bei mir jetzt noch nicht auf Google Plus. Also rein von der Menschenzielgruppe her scheint es eher so die Twitterier zu treffen und so. Naja, also ich glaube, wir beschreiben halt auch hier die Symptomatik von, da sind bis jetzt nur die Early Adopter. Und das sind vielleicht halt eher auch, die, ja, die wir halt auch auf Twitter kennen, als die, die wir halt auf Facebook kennen, weil Facebook halt so die größte gemeinsame Schnittmenge ist und da sind halt auch irgendwie der Onkel und der Hund und sonstige, die sonst nicht überall sofort in jedem neuen Social Network dabei sind. Also da wird es bei mir ganz spannend. Ich habe da so eine Person im Bekanntenkreis, wenn die Google Plus gut findet, dann hat die so diese Traube von Normalos, die sie da mit sich zieht und mal gucken, ob das passieren wird oder nicht. Mhm. Also meine Prognose ist ja, dass das mittelfristig Google Plus auch noch Facebookiger wird. Also momentan ist es so in der Mitte zwischen den Services, aber ich glaube, dass sie schon sich an die Facebook-Metapher noch ein bisschen mehr anlehnen werden langfristig, als sie es jetzt tun, um eben dann auch die breite Masse zu kriegen. Ja, ich hoffe, also ich hoffe, damit geht nicht einher, dass ich es dann auch schlecht finde. Ja, also mal gucken. Aber es ist ein guter Punkt, weil umgekehrt ist ja die Woche dann auch Facebook dazu übergegangen, G-Plusiger zu werden. Ja. Es gab da so eine Keynote gestern. Irgendwie am Awesome Product Launch war die Überschrift für diese Keynote. Und dann kam Mark Zuckerberg da irgendwie 10 Minuten zu spät auf die Bühne. Und beziehungsweise Bühne kann man nicht sagen. Das war halt so in diesem Großraumbüro, das man auch aus der Social Network kennt. Das sieht tatsächlich so aus. Und da stand er halt dann vorne und hat erklärt, ja, wir haben hier neue Produkte und mein Nachbar hat mich heute Morgen schon gefragt, weil er gehört hat im Radio, wir launchen heute was und was wird denn gelauncht und so. Hoffentlich ist es Videochat, ja, weil ich will mit meinem Enkel telefonieren irgendwie, weil er meinte, sein Nachbar ist irgendwie ein 70-jähriger Rentner und ich will videotelefonieren und dann meinte Marc, ja, ich hoffe, mein Nachbar guckt zu und dann war eh schon klar, was passiert. Dann hat er irgendwie 20 Minuten lang erzählt, wie exponentielles Wachstum funktioniert und was Moore's Law ist und dass die Leute jedes Jahr doppelt so viele Sachen sharen wie letztes Jahr. Was ja ein Repeat ist, interessanterweise. Also, ich muss dazu sagen, ich habe den Event nicht live geguckt. Ich habe interessanterweise den Event dann gar nicht geguckt, aber das habe ich erst später gemerkt, weil ich war auf der TechCrunch-Seite und die waren irgendwie, nachdem der Livestream war, hatten die das Video dann noch embedded von dem letzten Produktlaunch, was dieses Messaging-Kram war. Deshalb habe ich da auch so getweetet von wegen, okay, jetzt speichert der deine Chat-Nachrichten, aber das ist das, was eh schon ausgerollt wird und jetzt passiert, dass eben so das Nachrichtensystem anders ist. Aber so die ersten 10 Minuten waren auch so, oh, da ist aber hier exponentieller Graph und toll und es wird immer mehr geshared und das ja, ist so, das ist sowas, Grund, was sie so nach Hause prügeln wollen wohl. Das ist der Grund, warum Mark Zuckerberg das diesmal doppelt so oft gesagt hat. Das Gefühl hatte ich allerdings auch. Ja. Er hat halt die Informationen doppelt so oft geshared. Mhm. Ja. Ja, aber irgendwie ist es ja auch so eine Doppelung, weil wir haben ja gerade Hangout kennengelernt. Ja, genau. Ist es jetzt zu vergleichen? Wir haben es jetzt mal ausprobiert. Ne? Also Sie haben ja erstmal gesagt, es gibt jetzt Gruppenchats, ja, und dann hat gleich eingeschränkt, aber nur Text. Ja, das ist neu. Dann haben sie so das Design von dem Chat noch so ein bisschen verändert und halt das wesentliche neue Ding ist Videochat dann tatsächlich gewesen. Ja. Und da arbeiten sie mit Skype zusammen. Ist im Prinzip einfach nur ein Skype-Client, der halt über Facebook sich authentifizieren kann. Und halt so im Browser komplett funktioniert. Also das ist so die Geschichte. Du hast eigentlich nicht so ein extra Skype. So im Browser stimmt ja auch nicht wirklich, weil das geht ja irgendwie so ein extra kleines Fenster auf, ohne irgendwelche Fenster Chrome, also ohne Rahmen und ohne alles, sondern einfach nur so ein Videofenster, das dann frei schwebt. Ja. Ja, und das Interessante ist es, wenn du zum ersten Mal so eine Videochat-Sache machen möchtest, dann installiert sich da irgendwie ein Plugin oder so. Man weiß es nicht so ganz, naja, also man kann es schon nachvollziehen. Du lädst ein Java-Applet runter und dieses Java-Applet installiert dann das Browser-Plugin. Genau, und genau, man muss irgendwie dreimal erlauben drücken oder so. Ja, ich habe einmal gedrückt. Der Button heißt bloß unterschiedlich in der Hilfe und in echt. Aber wenn sich das dann installiert hat, was ja eine Zeit dauert, dann poppt das Fenster auf und der Videochat ist da. Was ein ganz lustiger Effekt ist, wenn man schon wieder was völlig anderes macht. Ja. Aber bei Google Plus ist ja so, dass der erstmal einem empfiehlt, das Haar zu richten. Dann merkt man, dass Google Plus eben auch vorher getestet wird. Ja, wenn man jetzt gehässig wäre, könnte man das sagen, ja. Also ich war auch etwas überrascht, dass man da irgendwie ohne irgendwie alles so direkt ins Video reingeworfen wird. Aber ich glaube, im Skype Client ist die Experience eine ähnliche. Also du hast auch relativ wenig Zeit von du rufst an, bis es ist live. Also da kannst du auch nicht einmal sagen, so jetzt aber dann, oder? Du musst den Anruf erst akzeptieren. Das ist zumindest so ein Ding. Ja, aber siehst dich noch nicht, bevor du akzeptierst, oder? Das stimmt. Ja. Aber mir ging es einfach darum, da installiert was im Hintergrund und plötzlich hast du einen Videochat offen. Klar. Naja, also kein Problem, das passiert ja nur einmal. Ja, und das passiert halt auch, weil dich jemand angechattet hat und du schon akzeptieren gedrückt hast. Du hast nur schon wieder vergessen, dass du akzeptieren gedrückt hast, bis die Installation fertig war. Der Zeitverlauf ist relativ lang und die Geschichte ist die, jemand ruft dich an, du kriegst die Meldung, dass du installierst, der andere, dessen Anruf wird abgebrochen und der kriegt die Meldung, okay, du wirst zurückgerufen, sobald er fertig installiert hat, und das passiert dann bei dir automatisch. Und das ist dann komisch, weil dann auf einmal ein Videofenster nach 5 bis 10 Minuten irgendwie aufploppt, wo du schon gar nicht mehr weißt, dass du diesen Knopf gedrückt hast. Was ich interessant an der Sache finde, ist, dass Skype damit jetzt seine User-Basis irgendwie komplett partitioniert hat in die Leute, die den Skype-Client benutzen, und die Leute, die Facebook benutzen, weil die können sich, soweit ich weiß, jetzt auch noch nicht gegenseitig anrufen. Hätte ich jetzt auch noch nicht gesehen, wie das ginge an der Stelle. Insofern, ja, wird spannend. Vielleicht ändert sich das noch. Aber was ich auch interessant finde, ist natürlich, dass es dadurch, dass es in Google Plus eigentlich schon, also dass Google Plus so kurz vorher rauskam und dieses, also die einerseits die Hangouts hat, wofür man auch schon dieses Plugin installieren musste, damit es geht in irgendeiner Form. Und dadurch indirekt auch gleich den Jabber Video Chat Client auch automatisch mit drin hatte. Ja, das heißt halt über die Chat-Ecke, die man in Google Plus machen kann, was ja Google Talk ist, wenn du einen Gmail-Account ist, und ansonsten ist es so ein Google Talk mit einem ganz kryptischen Namen für dich, aber auch ganz normal in dieser Google Talk-Infrastruktur mit drin, also ganz normal Jabber mit dem entsprechenden Videovermittlung, die halt Google da benutzt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wie Open Source und frei das auch ist an der Stelle. Relativ. Und das funktioniert ja genauso. Also wenn ich irgendwie so einen Chat aufmache innerhalb von Google Plus, dann ist es ja so ein Jabber-Chat-Fenster einfach, und da gibt es auch einen Video-Button, der erstmal aber an der Stelle bleibt, also erstmal so Briefmarken-Video macht über dem Chat, und dann kannst du es aber auch in ein extra Fenster rauspoppen. Ja, also da gibt es auch alles. Tja. Ja, also ich muss sagen, ich hab mir ich will immer Keynote sagen, aber es war ja keine Keynote, das war ja nur ein awesome Product Launch. Ich habe mir das angeguckt und dachte mir halt hinterher so, ob das jetzt irgendwie diese Stunde wert war, da das Video zu übertragen, geschweige denn es zu gucken. Ja, das ist so ein bisschen, Präsentationsstil ist nicht so der Hit auch an der Stelle. Also der Inhalt war nicht so wert, und die Präsentation selber auch, also ich habe mir noch kurz reingeguckt in dieses Skype-Ding, dann danach nochmal, aber auch der vorherige, das ist schon eher so ein, auch eine ganz komische Atmosphäre, die da gebaut wird. Also im vorherigen Announcement war dann echt auch noch so fast wie beim Piratenparteitag, so vorne so ein Tisch mit Leuten, die einfach am Laptop arbeiten, so quer mit drin, und der Zuckerberg so links hinten und dahinter irgendwie so ein Display, das man nicht mal deutlich gut gesehen hat auf dieser Kamera, und er sprach und die Leute saßen da so auf ihren Laptops und man wusste nicht mal, also man hatte so einen Eindruck, okay, nicht mal die interessiert es. Es ist so ganz komisch, also von der Art und Weise, wie es inszeniert wird, einfach irgendwie schlecht für so eine Veranstaltung. Naja. Ja, aber ich falle immer wieder darauf rein. Also Facebook macht sowas ja auch regelmäßig, und ich denke mir immer so, das ist bestimmt auch gar nicht so schlecht gemacht, und stelle immer fest, das ist ja irgendwie noch nicht mal so gut wie die Google-Sachen. Ja, genau. Und die sind ja auch ein bisschen creepy. Naja, mal gucken, wo sich da die Reise hinentwickelt. Zumindest kann jetzt der Nachbar von Mark Zuckerberg mit seinem Enkel über Facebook Video chatten. Ja, und an sich über Facebook Video chatten ist ja nett. Also das ist durchaus auch, passt auch in. Das meinte ich jetzt auch mal symbolisch für Facebook-User, können jetzt relativ stressfrei miteinander Video chatten. Genau. Ja, dann haben wir wieder eine Gerüchteküche-Meldung. Ja. Ich probiere es nochmal mit den MacBook Airs, weil jetzt gibt es ja irgendwie Gerüchte, dass nächste Woche Lion rauskommt. Was man ja glauben könnte, weil so der Golden Master ist ja gerüchtehalber auch schon lange verteilt an die Entwickler. Inwieweit man das dann wirklich Golden Master nennen will, da wird auch so diskutiert auf Twitter, soweit ich das verfolge. Ja. Aber ne, das steht zumindest mal drauf. Und wenn sie denn das tatsächlich veröffentlichen wollten, dann wäre nächste Woche eine so gute Zeit wie auch sonst so. Also besser wird es dann nicht, wenn es das wird. Ja? Aber dann kann man es auch nächste Woche machen. Ja. Das ist meine Aussage. Und dann kommt Lion und Gerüchte halber kommen dann auch gleich die mit neuen MacBook Airs wohl relativ kurz hinterher. Was für mich schon eine passende Verbindung ist, weil gerade diese ganze Fullscreen-Orgie ist für die MacBook Airs ja ideal. Hm. Also so, die sind ja die Haupt-Zielgruppe davon. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Sind auch dass da auch Thunderbolt reinkommt. So. Mhm. Tut auch Not und dann hat man die komplette Produktreihe durch. Ja. Vielleicht passiert es ja wirklich. Die iCloud selber passiert aber erst mit iOS 5, oder? Das habe ich jetzt nicht so ganz geblickt. iCloud mehr. Auch erst im Herbst mit iOS 5. Also die Aussage auf der Keynote. Man kann zwar in Lion dann schon Programme bauen, die das auch irgendwie unterstützen werden, aber es ist dann so erst so bald. Und ja, so. Das ist ein sehr seltsamer Übergangszustand zur Zeit. Schon, und dann muss man auch noch MobileMe erstmal umziehen dann und wann und verliert seine Keychain. Ja. Das ist in der Tat. Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet, oder? Echt? Haben wir da noch nicht laut geheult, dass Keychain Sync vorbei ist? Also es kommt ja diese iCloud jetzt irgendwann im Herbst, wie gesagt. Ab Herbst kann man dann MobileMe hinter sich lassen und iClouden. Mhm. Dabei verliert man aber so einige Sachen. Genau. Nämlich zum Beispiel den Keychain Sync. Ja. Was wirklich, wirklich ein herber Verlust ist für mich. Ja. Für mich auch. Und ich habe irgendwie OnePassword runtergeladen und das zickt bei mir so eine Runde rum. Also es geht in sich, aber es gab so mehrere Importfilter von Keychain und sonst irgendwas, die laufen bei mir gerade nicht. Und ich hatte auch keine Lust, irgendwie mich darauf vorzubereiten. Das ist eher so, das mache ich dann wahrscheinlich echt nochmal kurz vorher, bevor man das abschaltet. Ja. Aber auch die iDisk stirbt. Ja. Aber die iDisk stirbt ein bisschen zeitverzögert. Also die iDisk stirbt wohl nicht gleich mit Umzug zu iCloud, was ja angeblich der Keychain Sync schon tut. Also bei Keychain Sync, da sagst du, okay, du willst jetzt migrieren auf iCloud und dann ist er so sofort weg. Ja, naja. Der Keychain Sync ist ja auch wirklich was, da macht man einmal den Schritt und den willst du nicht wieder zurückmachen. Ja. Weil alleine, was man da aus seinem Kopf raus weglagert, der tut mir schon auch sehr weh. Also wenn ich ehrlich bin, das waren so, dafür habe ich diese 100 Euro gezahlt jedes Jahr, wenn ich so dämlich ist. Adresse und Kalender. Okay, Adressbuch auch, ja. Adressbuch sind auch. Ich meine, den gibt es ja weiter, Kalender gibt es auch weiter. Aber trotzdem, Keychain ist eigentlich Keychain wirklich. Also diese Luxus, einfach irgendwo Passwörter zu haben für irgendwas und mich nicht Gedanken machen zu müssen, wenn ich die gleich eintrage, dass ich wieder vergesse, ist schon gut gewesen. Ja. Also ich habe mir MobileMe deswegen geholt, damit der mir vor 2 Wochen sagt, dass er 13.000 Notizen auf meinem Rechner löschen muss, sofort. Ich diesen Dialog nur wegklicken kann, er kommt in 5 Minuten wieder, ich habe keine Chance. Und mir dann gestern erzählt, dass er diese 13.000 Notizen wieder draufsinken möchte. Immerhin, ja. Also da war ich dann schon, ich hoffe mal, dass das mit der iCloud nicht so hakelig wird, weil... Ja, da sind sie dann nur weg und kommen nicht. Da merkt man es dann einfach nicht und vermisst sie auch nicht, weil sie... Ja, du kriegst, glaube ich, nie einen Dialog für irgendwas mehr. Also... Aber eine bessere User Experience ohne Dialog als so ein Dialog, du bist jetzt ausgeliefert dem, was ich hier jetzt tun werde. Ja. Aber so an der Stelle, wie gut es funktionieren wird oder nicht, wird da erst die Zeit zeigen. Es könnte funktionieren. Vor allem hängt es halt dann auch eher an den Programmen als am Betriebssystem. Ja, weiß es nicht. Noch mehr an den Programmen. Also die Notizen sind ja, glaube ich, auch noch nach wie vor dabei, oder? Mit dem Mail-Account dann? Oder? Gute Frage, weiß ich nicht. Also die Notizen kann ich jetzt auch gar nicht so einordnen. Habe ich keine extra App gesehen. Habe ich jetzt in der FAQ auch nicht genau geguckt. Sie sind aber in den Mail-Accounts sind ja die Notizen mit drin eigentlich, also in dem iCloud-Mail zumindest. Es wird nicht unbedingt einfacher zu verstehen. Nee. Es wird nur blackboxiger. Ich glaube, es ist kein Problem, wenn man es nicht versteht, wenn es einfach funktioniert. Und das wird der Punkt sein. Ja, das ist ja das. Und ich glaube, wir müssen uns da auch einfach bewusst sein, dass Keychain Sync so ein Feature ist, das benutzen wir und das benutzen unsere Hörer vermutlich auch zum großen Teil. aber es hat halt irgendwie sonst niemand so wirklich so viel Herzblut dran gebunden. Also von den durchschnittlichen Mac-Benutzern. Ja, wenn du nur einen hast, ist nicht so tragisch. Wenn du nur einen hast, das eh wurscht. Dann ziehst du immer so um und dann hast du deine lokale Keychain und es passt. Mhm. Aber so für alle, die mehr als einen haben, ist, glaube ich, schon immer so ein Thema. Ja. Ja. Naja, jetzt naja. OnePassword und Dingsbums, Dropbox. Ich sag's ja ganz ungern, aber ja, Dropbox. Muss man jetzt trotzdem holen. Dropbox. Naja. Werden wir dann sehen, wenn es kommt. Genau. Jetzt, wo auf macOS und iOS dann alles total schlimm wird mit der iCloud und wir irgendwie alle Features verlieren, die wir gerne haben, haben wir uns gedacht, wir gucken uns erstmal die Konkurrenz an. Und Dominik hat sich gleich ein Touchpad gekauft. Ja, ich habe das ja lange angekündigt und dann habe ich die Reviews gelesen und habe gedacht, vielleicht doch nicht. Und dann habe ich gemeint, ach, scheiß drauf. Ein paar Gedanken sind vielleicht drin, die sich lohnen, mal zu sehen oder ein paar andere User-Interface-Ideen an sich, einfach nur, um's mal zu erleben. Und ja, dann habe ich das so bestellt und dann kam das letzte Woche Montag. Und jetzt habe ich so ein HP-Touchpad. Tja. Also optisch ist es schon nah am 3GS-iPhone dran. Ja, so das 3GS in Schwarz. Das 3GS in iPad-Größe. Mehr Oberfläche. Ja. Ja, also dicker ist es, glaube ich, gar nicht. Vielleicht ein bisschen. Aber mehr Oberfläche auf alle Fälle. Ja. Was mich gewundert hat, so rein an der äußeren Form jetzt, ist, wie rund die Ecken sind. Also der Eckenradius ist ziemlich groß gefühlt. Das passiert, wenn du ein iPhone aufbläst, dann wird auch der Eckenradius größer. Ja, aber ist der Eckenradius groß oder klein? Groß. Ja, groß. Ja, ja. Muss ich jetzt nur, nicht, dass das wieder falsch ist. Also es ist ja auch so, dass diese Karteikarten auch so abgerundet sind überall. Also das ist schon auch so ein bisschen so dieses HP-Ding. Das ist ja relativ rund und Pre war ja auch relativ rund vom Design her. Also das finde ich ist an der Stelle stimmig. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass da unten so ein Micro-USB auch nur dran ist und nicht irgendwas Fetteres. Also ich gedacht, da unten wäre vielleicht auch so ein normaler USB gleich. Ach, ist das wirklich Micro-USB? Hast du das jetzt nachgeguckt? Nee, hab's nicht, aber es ist so von der Idee her Micro-USB. Okay, sollte ich mal. Könnte man oder Mini? Mal recherchieren kurz. Scheiße. Der ist rund, oder? Zeig mal. Nee. Ja. Ja, jetzt wird hier gerade in das Touchpad reingeguckt und keiner erkennt den Anschluss. ja, ich meine an sich, okay, was das Ding hat von der Performance her, sollte es eigentlich eine ähnliche Power haben wie das iPad 2. Mhm. Also hat so ein 1,2 GHz Dual-Core ARM drin. Man merkt das nur überhaupt nicht. Ja, das ist so, das ist schon der Hauptgeschichte, das Hauptproblem, das ich, also eins der großen, der vielen Probleme, die ich mit dem Gerät habe, dass es wirklich extrem sluggish ist. Ja, du machst irgendwo Dinge auf und dann blinken die, bis die irgendwann mal kommen. Also in der Geschichte eigentlich ähnlich wie beim Pre damals. Ja, eigentlich gleiche Hardware-Plattform, aber viel, viel langsamer. Also schon auch ganz nette Ideen, aber so fühlt sich schon allein wegen der Geschwindigkeit und den Bedienmöglichkeiten her nicht so als ernsthafte Konkurrenz an. Andere Geschichten, die mich sehr genervt haben oder sehr nerven, sind das Font-Rendering. Das macht mich echt fertig. Also das Font-Rendering hat, also wie die Schriften dargestellt werden, hat ganz komische Eigenschaften. Das ist einerseits irgendwie matschiger als anderes Font-Smoothing, das ich bisher gesehen habe. Und was ich viel schlimmer finde, ist noch, dass so das Kerning zwischen den Buchstaben kaputt ist. Also der saubere Abstand zwischen den Buchstaben, wie man das so im Schriftsatz macht, der ist einfach wirklich teilweise kaputt. Es hat halt irgendwie keinerlei ClearType oder ähnliche Features. Ja, es ist halt einfach, es macht so die naive so Pixel-Aliasing auf den Font und dabei macht es das Kerning kaputt. Das und eben so mit so wirklich mit der Problematik, dass du praktisch eine Schrift nicht beliebig platzieren kannst auf dem Display. Weil wenn du so ein bisschen scrollst, passiert dann auch teilweise so Geschichte, dass diese Buchstaben müssen auf irgendeinem Pixelraster wohl liegen. Ja. Und dann siehst du halt so irgendwie komisch die Schrift wabern durch die Gegend. Und oh, das ist alles wirklich sowas, das finde ich ziemlich unverzeihlich für so ein Gerät. Ja. Werden jetzt aber wahrscheinlich 80% der Leute auch gar nicht erst sehen. Also so in dem, zumindest nicht wahrnehmen, was da genau jetzt schiefläuft. Also was genau schiefläuft nicht, aber dass es so ein bisschen verwaschen, unscharf ist und in kleinen Schriftgrößen schlecht zu lesen, denke ich schon. Also selbst wenn du auf der Twitter-Seite bist mit dem normalen Zoom, hast du schon echt teilweise Schwierigkeiten, Dinge zu lesen und du fragst dich halt, wieso. Also es geht dann eher so rum, wahrscheinlich für die normaleren Leute. Ja, das ist so eine Geschichte. Wie macht man da weiter? Ihr habt es ja auch alle gesehen. Was sind so eure Pet-Peeves oder was findet ihr toll vielleicht positiv? Also wenn wir jetzt mal in die tolle Ebene mal kurz abschwenken, muss ich sagen, es ist, wenn ich jetzt mal über alles hinwegsehe, was ich nicht gut finde, schon ein Gerät und vor allem auch ein Betriebssystem nach wie vor, in dem viele eigene Ideen auch stecken. Mitunter sind die gut versteckt auch, ja, hinter einer ganzen Wagenladung iPad-Farbe. Aber, oder iOS-Farbe an der Stelle vielleicht eher. Aber man merkt so, da hat sich jemand nochmal extra Gedanken gemacht und vielleicht auch ganz sinnvolle Konzepte eigentlich entwickelt. Das Problem ist allerdings, ich will das eigentlich gut finden, ja, und ich schaffe es nicht, weil es ruckelt wie Sau und es setzt die falschen Akzente bei der Betonung von was es kann. Ja. Also damit meine ich zum Beispiel, dass Flash-Werbung in Tabs, die im Hintergrund sind, weiterläuft. Ja. Das ist halt echt so eine Todsünde. Wer sich das ausgedacht hat, der gehört halt erschossen, weil du hast auf dem Gerät sowieso anscheinend viel zu wenig Power, weil die wohl alles in der Software rendern und nicht in der Hardware, wie es aussieht. Und dann kann ich mir nicht leisten, da irgendwie so blinke im Hintergrund die ganze Zeit weiter zu animieren. Ja, echtes Multitasking ist halt das Marketingkriterium. Ja, aber das will doch, also das ist doch wieder so, das ist doch feature-orientiertes Marketing. Das ist doch total hirnrissig. Ja, sehe ich auch so. Also das ist was ich auch ganz deutlich gemerkt habe, dass der Browser jetzt Flash kann, ist problematisch. Also einerseits, weil die Performance halt extrem runtergeht. Man kann das ausmachen, dass es standardmäßig Flash lädt, ohne dass man Interaktion macht. Also andererseits ist Click-to-Flash ist quasi eingebaut. Genau. Ja. Und andererseits, wenn man da mal was lädt, was sinnvoll ist und nicht Werbung ist, weil es viel ist Werbung, also wie du so gemeint hast, so, die auch im Hintergrund weiterläuft, dann hast du halt echt ein Interaktionsproblem mit den Dingen. Ja. Ja. Das ist echt, also auf vielen Ebenen. Es ist zu langsam, weil es ist nicht mal, selbst auf YouTube kommt automatisch der Flash-Player und der schafft es halt nicht, Fullscreen zu spielen hier. Ja, also mit Framerate. Also irgendwie 360p oder ja, so. Ja, ja, genau. Ja. Also das sind halt so Geschichten, das will ich alles nicht haben. Und irgendwelche Flash-Programme wie Aviary und so weiter, die kriege ich kaum bedient. Bei Cannabalt kriege ich kein Keyboard hochgefahren, dass ich die Buchstaben drücken kann, dass ich losspielen darf. Ja. Und andere Spiele, die halt so vom Eingabemetapher so halbwegs funktionieren könnten, sind halt einfach, laufen halt mit 3 FPS. Also wir haben irgendwie Auditorium noch ausprobiert, was jetzt nicht wirklich so eine wahnsinnig aufwendige Animationsgeschichte ist, weil wir sind auch nur bis zum Intro gekommen, wo noch gar nicht groß Partikelanimation am Start ist. Aber selbst das bewegt sich da irgendwie mit 1 bis 2 Frames pro Sekunde und ich verstehe nicht, für was dieses Flash gut sein soll. Ja, jetzt hast du dummerweise meinen Einstiegssatz da weggenommen. Ich verstehe. Na gut, also ich glaube, ihr seht das mit dem Flash einfach unter einem falschen Gesichtspunkt. Ich sehe da eher einen Kompatibilitätsmodus. Also nicht Flash dafür auf dem Pad einzubauen für die Sachen, die wirklich Hardcore-Flash sind. Dafür ist es einfach zu langsam. Dafür war Flash irgendwie schon immer zu langsam und da brauchst du einen Desktop fast. Sondern als Kompatibilitätsmodus für die Webseiten, die einfach noch nicht umgezogen sind. Also es tut mir sehr leid, ich habe ein Flash-Video aufgemacht und eigentlich das Device auf ganz leise gehabt, aber es gibt wohl Medienlautstärke und Systemlautstärke auch. Ja, schön. Sorry. Nee, aber es sind einfach viele Seiten noch nicht umgezogen. Ich glaube, die Bundesliga-Ergebnisse auf Spiegel Online werden in Flash programmiert, präsentiert, weil das so unglaublich sinnvoll ist, eine Tabelle in Flash anzuzeigen. Und genau dafür ist es nützlich, um solche Sachen anzuzeigen. Und im Grunde passt das auch ganz gut zu dieser Zielgruppe. So nach dem Motto, ich will jetzt schon mal ein Tablet haben, obwohl ich noch nicht richtig umsteigen möchte. Welche Seite außer der Spiegel-Bundesliga-Berichterstattungsseite fällt dir denn ein, wo du wirklich Flash braucht noch? Also, ja, ich kenne viele Kundenseiten, Also Restaurants, also und so nicht Kram. Kundenseiten, sondern ja Seiten von Unternehmen. Also auch viele Webpräsenzen, die einfach noch in Flash gemacht wurden, weil es damals schick war. Und dann ist die Frage, wofür benutze ich dieses Gerät? Ich kann mir vorstellen, dass ich das viel weniger so als Home-My-Gadget-Gerät benutze, wie jetzt ein iPad. Sondern da mache ich dann vielleicht auch, weiß ich nicht, zeige ich dem Kunden irgendwas. Ah, ob du dem Kunden jetzt auf dem Gerät Flash zeigen willst, ist aber auch wieder so eine Frage. Also ja, vor allem, es zeigt ja nur die Seiten in Flash korrekt an, die man heute auf jeden Fall in JavaScript programmieren sollte. Ja. Ja. Und selbst diese ruckeln. Ja, also. Ja. Also du kannst es halt überhaupt angucken. Also so ein paar von diesen, also bei Spiegel Online gibt es ja auch viel Video-Content, der jetzt, glaube ich, auch noch nicht HTML5 visiert ist. Oder inzwischen also vielleicht. Es gibt eine Extension für Safari, ich weiß nicht, ob die auch für iOS mittlerweile. Aber es sind so Dinge, es gibt halt schon Content, an den kommst du gar nicht ran, dann kommst du halt schlecht dran. Ja, und das war auch so mein Initialgedanke, okay, dann habe ich halt mal so ein Tablet, wo man vielleicht ein bisschen Flash machen kann. Mhm. Aber es macht halt überhaupt keinen Spaß. Also das ist so die Geschichte, das ist alles in der Größenordnung, wo, also das, also wenn es Apple auch nicht schneller hinbekommt, also ich würde mal davon ausgehen, wenn Apple Flash unterstützt hätte, hätten sie ein bisschen mehr Augenmerk drauf gelegt von der Geschwindigkeit, dass es irgendwie geht, aber in der Qualität käme das nie auf ein Apple-Produkt an sich als Standardausführung in irgendeiner Form. Das ist einfach zu umständlich, zu anstrengend, zu schwierig. Also diese ganze Anti-Flash-Argumentation greift aufgrund der technischen Gegebenheiten vollkommen. Und das ist jetzt ein Gerät, das hat einen 1,2 GHz Dual-Core-Arm drin. Ja? Ja. Schneller werden die im Moment nicht. Und das ist, und die Diskussion hat er gestartet vor 4 Jahren mit Flash auf mobilen Geräten. Und da haben sie gemeint, das kriegen wir alles hin, ist alles super, ist alles toll. Ich habe da nochmal einen Vergleich aus der Geschichte. Im Grunde sind wir in der Situation, wie, also damals, gestern, meinst du? Wie damals, als der iMac eingeführt wurde und Steve Jobs das Diskettenlaufwerk weggelassen hat. Mhm. Und dann gab es aber immer noch andere Geräte von anderen Herstellern, die haben das noch drin gehabt. Und so wie die damals das Diskettenlaufwerk noch reingepackt haben für die Rückwärtskompatibilität, packen die da jetzt Flash rein. Das hat natürlich auch keinen Sinn gehabt, weil auf eine Diskette hast du viel zu wenig Daten gebracht, um das irgendwie sinnvoll zu nutzen. Ich denke, die Entscheidung für so Nicht-Apple-Produkt-Tablet Flash zu unterstützen in irgendeiner Form ist eine ganz klare. Das macht man einfach, ja, weil das ist so in den Medien gewesen, das ist ein Verkaufsargument, egal ob es gut funktioniert. Funktioniert ja, oder nicht. Feature-Marketing, muss man auch machen. Ich wollte nur mal bestätigen, es funktioniert eigentlich nicht. Ja, also es funktioniert so ein bisschen und vielleicht hilft es irgendwem für irgendwas, aber so im Alltag macht es überhaupt keinen Spaß. Dann vielleicht mal zu ein paar positiven Dingen eigentlich. Also wenn man mal von der kompletten sluggischen Bediengeschwindigkeit absieht, gibt's eigentlich schon den Mail-Client, der ganz nett funktioniert, also der mit diesen komischen Panes. Also der funktioniert so ähnlich wie der Twitter-Client auf dem iPad. Genau, und das ist auch so ein Standard Interface-Paradigma hier auf dem Gerät, also das kann man wohl auch per Library nutzen. Mhm. Es gibt auch eine tolle Facebook-App, die das auch so aufzieht und die echt eine schöne Ansicht auf Facebook ist. Gefällt mir gut. Also das sind an sich sehr funktionale Apps, die da drauf sind, die auch vom Bedienen her Spaß machen. Sie haben es sehr, sehr vereinfacht im Sinne von, wie man da was einstellt. Also du kannst Accounts anlegen, Accounts sind immer systemweit. Mhm. Also du hast jetzt zum Beispiel deine Gmail-Adresse angegeben und dann hast du halt gleichzeitig einen Gmail-Account mit drin für Mail und du hast deinen Google Talk-Account, den du dann in Chats benutzen kannst, was ja auch standardmäßig dabei ist, ein Chat-Client, der auch schick funktioniert, wenn er funktioniert. Also es gibt so ein, zwei Momente, da legt es sich bei mir quer, wenn eine Person mehrere verschiedene Chat-Accounts hat. Das kann man auswählen, mit wem man dann da spricht, aber er vereinheitlicht es auf eine Person, was an sich eigentlich schon ein ganz nettes Feature ist. Trotzdem ist es dann ab und zu, dass ich Nachrichten nicht rausschicken kann. Also empfangen konnte ich bisher immer alles, aber ich konnte dann mal nicht über Skype chatten und nicht über eine @mac.com IEM-Account zum Beispiel. Das ging an der Stelle auch nicht und so. Also es sollte ein bisschen runder funktionieren, aber die grundsätzliche Idee, dass ich praktisch Accounts systemweit anlege und dann können die Programme das halt, finde ich schon auch schick. Ja. Ja. Also das ist ganz gut gemacht. Und dass ich einen Chat-Client eingebaut habe, der dann auch im Hintergrund laufen kann und dann Chats empfangen kann und auch Notifications hat für Chats, also Notification-System, das oben reinfährt, gibt es auch, das gut funktioniert. Skype ist insgesamt auch integriert. Das heißt, so es kommt ja, WebOS kommt ja vom Pre, also eigentlich von der Geschichte mit Telefon. Und diese Telefon-App gibt es hier auch auf dem Tablet. Und mit einem Skype-Account kann ich halt auch nach draußen telefonieren oder angerufen werden oder Videotelefonie machen an der Stelle. Ja, geht dann ganz normal über Skype. Einmal meine Skype-Zugangsdaten eingetragen und dann kann ich hier das Gerät benutzen. Finde ich an sich schick gemacht. Gleichzeitig ist es aber auch so extrem vereinfacht, dass ich zum Beispiel, ich kann einen Gmail-Account hernehmen für Google Talk, aber ich kann keinen allgemeinen Jabber-Account eintragen. Das heißt, ich kann zum Beispiel Facebook im Moment nicht als Chat-Client eintragen, obwohl es ja geht, weil es ja einfach nur ein Jabber-Ding ist. Also da wurde mir so viel weggenommen an Einstellungsmöglichkeiten, dass ich teilweise Sachen gar nicht machen kann. Ja, das kann man. Naja, ich glaube, wenn Apple jetzt einen IM-Client mit einbauen würde, dann sähe das da auch nicht besser aus oder nicht viel zumindest. insofern kann man da dankbar sein, dass man da irgendwie, also kann man fast dankbar sein, dass man da auf Third-Party-Software wie IM Pro und Beehive und Verbs oder wie sie alle heißen, zurückgreifen muss. Ja. Kannst du dir jetzt vorstellen, dass es sozusagen eine Zielgruppe gibt, für die das besser geeignet wäre als jetzt ein iPad? Weil vom Preis sind die ja recht ähnlich. Ja, vom Preis ist sogar teurer. Also so ein bisschen über 500 hier das Touchpad. Besser geeignet, schwer zu sagen. Puh. Ich glaube nicht. Also ich kann mir im Moment wenig vorstellen, was wirklich mir veranlassen würde, okay, nimm das, ist besser. Also für Leute, die irgendwie, also die so eine Art von Flash, die das Ding kann, brauchen vielleicht, ja, die es irgendwie wirklich brauchen wegen irgendwas. Ich kann mir da aber nichts vorstellen, das ist rein virtuell. Und ansonsten, es hat halt zum Beispiel Skype-Unterstützung. Ich weiß, beim iPad 2 geht es noch nicht. Also Skype-Videotelefonie kann ich hier machen. Und als rein Skype-Videotelefonie-Client ist es ganz nett. Das geht doch auf dem iPad, dachte ich. Die Skype-App ist zumindest eine iPhone-App. Aber da geht Videotelefonie inzwischen, okay. Ich dachte schon. Ich habe es nicht ausgetestet. Ich habe es auch noch nicht probiert. Ich war auch der Meinung, dass das nachbessern, sobald die Kamera und das iPad 2 rauskommen, aber ich habe es noch nicht ausprobiert, deshalb ist das vielleicht jetzt ein bisschen dünn. Aber das geht so, chatten in einem Ort da, ich meine, das geht natürlich mit Beehive oder sowas ähnlichem auf dem iPad auch. Bedientechnisch fällt einem das Ding nicht leichter als das iPad, glaube ich. Ja, also ich hätte vor allem auch Sorgen, wenn ich das jetzt irgendwie meiner Verwandtschaft in die Finger drücke, dass die überhaupt nicht mit dem Ding zurechtkommen, weil halt, also dieses Delay von du hast gedrückt, bis es passiert was, das ist schon extrem verwirrend auf dem Gerät. Ja. Das macht wirklich, es ist wirklich groß genug, um Fehlbedienung zu erzeugen. Das macht immer so den Eindruck, als wäre es nicht nativ programmiert, sondern irgendwie ein Interpreter, der da läuft. Oder Laufzeit. Ich will gar nicht wissen, was da intern passiert ist. Ja, also an sich ist es ja nicht nativ. Nativ ist ja JavaScript an der Stelle. Also die haben zwar eine C-API auch, mit der man dann Spiele und so weiter machen kann, aber ich glaube, alle Apps, die hier laufen, laufen auf ihrer JavaScript-Library wirklich. Es sind lauter, ja, man lauter Web. Es. Ja, aber das, naja, ich weiß nicht, ob das wirklich der Grund ist dafür, dass es sogar der Input so langsam ist. Also ich weiß es nicht. Also mein grundsätzliches Fazit ist irgendwie schade, weil das sieht nicht so aus, als wären das Dinge, die sie insgesamt schnell in den Griff bekommen. Also ist nichts, was jetzt innerhalb des nächsten halben Jahres mit einem Update erledigt wird. Daran glaube ich nicht. Ja, an sich schon ganz schöne Konzepte drin, aber allein, also die Bediengeschwindigkeit in der Größenordnung ist halt wirklich, funktioniert für ein Tablet nicht. Ja, das funktioniert für Leute, die eh viel mit Computer und alles langsam und gewöhnt sind. Da geht es aber genauso, das, was beim iPad passiert, dass man einfach rumfingert und dann passiert irgendwas und es geht. Ja, und da gibt es dann auch teilweise Sachen, die man nicht kapiert, warum sie so passieren, aber es ist zumindest immer so das Gefühl, man agiert direkt mit dem Ding. Ja? Und hier hast du diese Direktheit nicht. Ja? Du machst da ein bisschen was und dann passiert es irgendwann später und ist irgendwie mit dran. Das ist einfach so ein anderes Ding. Also es schafft nicht, diesen Schritt zu machen, der eigentlich für meine Begriffe so ein Tablet wirklich ausmacht. Was ich jetzt spannend finde, und ich glaube, das mache ich demnächst auch mal, habe ich schon mit dem schon ein bisschen ausgemacht, ob Android auch so sluggish ist. Ja? Okay. Also ob Android auf Tablets auch so genau dieses Problem hat, dass es eigentlich nicht schnell genug also ist und nicht direkt genug ist. Genau, mit Honeycomb. Also ist so ein Galaxy Tab 10.1. Ich habe da einen Bekannten, der hat das jetzt entwickelt, was dafür. Dann haben wir mal ausgemacht, tauschen wir dann mal für ein paar Tage. Und dann, ich will es einfach mal erleben, weil das hat mich jetzt schon sehr auf den Boden der Tatsachen runtergebracht, wenn das wirklich so ein ernsthaftes Konkurrenzprodukt ist. Beim VTAP damals dachte ich noch, ja klar, das ist halt einfach der totale Rotz, aber so viel schneller ist es ja auch nicht. Ja? Bedienkonzepte sind besser, aber so vom Verhalten her, auch beim Rotieren und so weiter, ist es schon auch ein ähnlicher Nervfaktor. Ich würde halt hoffen, dass Honeycomb-Tablets durch die Hardware-Beschleunigung, was die Grafik angeht, ein bisschen besser sind als dieses Touchpad jetzt hier. Aber wird spannend, die mal gegeneinander zu halten. Genau, also das will ich einfach mal sehen. Und ja, also das ist, es gibt für mich keine wirkliche Begründung, jetzt kein iPad zu nehmen. Also auch von der Hardware, von der Verarbeitung her. Also dieses Plastikding ist dicker. Du kannst, wenn du so ein bisschen drückst, von hinten das Display so ein bisschen Fehlfarben machen, was ich für Dauerbenutzung auch schwer finde und sowas. Wenn die Alternative wäre iPad 1 oder HP Touchpad, ja, dann könnte man darüber diskutieren. Das kannst du gerne mit mir tun. Ich habe nur ein iPad 1 und da sage ich nein. Sagst du auch trotzdem. Ja, ich wollte ja nur irgendwie so ein bisschen Rechtfertigung. Aber ich wollte dann auch sagen, ja, dann passt halt auch der Preis nicht mehr. Aber nein. Ja, das heißt, wenn du sagst. Nein, ganz eindeutig nicht. Nee. Also nicht die totale Katastrophe, aber ohne, dass sie sich jetzt ihre eigene Nische bauen, ja, die sowas gerne hätte. Und ich weiß nicht, wie das mit der Integration in HP-Umgebungen ist, ob es da irgendwie so viel besser ist. Sah ich bisher nichts in die Richtung. Also für mich als Privatnutzer ist es sowieso egal. Ja. Also die müssen ihre Nische finden. Wenn sie ihre Nische finden, vielleicht. Ja. Vielleicht ist der USB-Anschluss ja ein Argument für jemanden, der da dauernd Daten reinschießt und raus. Ich weiß nicht, was du mit den Daten machen kannst. Das ist übrigens wirklich Micro-USB. Ich habe da nachgeguckt. Ja. Übrigens Micro. Okay. Ja. Aber ist der auch irgendwie Host? Also zumindest die Android-Geräte haben ja jetzt irgendwie beides. Kann jetzt beide hosten. Ich glaube, WebOS 3 kann noch nicht hosten, soweit ich weiß. Ich wüsste auch nicht, wo man hier was macht. Ja. Das heißt, als USB-Stick kannst du es verwenden. Das bestimmt. Ja. Ja. Aber da kannst du keinen USB-Stick dran anschließen. Ja. Es ist ja schon einer. Es ist insgesamt so bitter. Das Ding ist so unfertig und kaputt teilweise. Ja, ich muss noch mal eine Geschichte. Es gibt diese Foto-Library hier. Ja. Ja, so diese Fotos-App, wo du so durch die Fotos durchflicken kannst, so was man denn so denkt. Und die ist so hint und vorn sowas von kaputt. Also da sind teilweise die Bilder nicht richtig gezoomt, nicht auf Fullscreen. Es geht irgendwie zäh, die überlappen sich, wenn du weiter scrollst. Bei Screenshots, wenn du Screenshots machst, was du ja auch hier mit Home und Schlafbutton, also selbe Geste wie beim iPad machen kannst, dann werden die in so einer etwas runterskalierten Ansicht Fullscreen gezeigt. Ja? Mhm. Warum auch immer, sieht matschig aus, ist scheiße, es ist irgendwie langsam. Ich verstehe das alles nicht. Apropos, das ist mir auch aufgefallen. Basic-Ding. Die Knöpfe sind alle an der gleichen Stelle wie beim iPad. Die Screenshot-Funktion, sagst du, ist gleich. Da muss ich dazu sagen, sowas finde ich gut. Ja. Ich fände es eigentlich schön, wenn man sowas auch, ich weiß nicht, wie das patentrechtlich schon wieder ist, wenn man sowas einfach machen könnte, wenn sich so Ideen, die funktionieren, eben auch einfach auf andere Geräte weiter verbreiten, weil ja, du lernst sie zu benutzen. Das ist wie bei einem Telefon, du weißt, also damals, du weißt, die Wählscheibe funktioniert so, egal von welchem Hersteller das ist. Ja. Aber wo wir gerade nochmal am Rumrollen waren, muss man auch nochmal kurz ansprechen, wie schlecht die deutsche Lokalisierung ist. Das ist wirklich, also da ist mir jetzt wirklich die Kinnlade runtergefallen. Es gibt diese Tastatur und wenn dann die Systemsprache Deutsch ist, dann ist die Tastatur auch Deutsch. Und die Autocomplete ist auch nur Deutsch dann, oder? Sehe ich richtig? Das ist ein bisschen unterschiedlich gewesen. Also man kann mehrere Tastaturen anlegen. Mhm. Also man kann unterschiedliche Tastaturen machen. Aber die zumindest hat er den Sprachkontext für die Autokorrektur nicht wirklich. Also mit was man angefangen hat, glaube ich, in der Sprache ist er dann. Also wenn man die Tastatur dann noch ändert, nachdem man was geschrieben hat, also hat man ein Problem. Also das war das, was ich gemacht habe, auf der Webseite von Twitter angefangen, was zu schreiben. Und es war dann irgendwie immer Deutsch autokorrigiert, was soll das eigentlich? Dann die Tastatur hinzugefügt, umgestellt und dann hat er immer noch Deutsch autokorrigiert. Ja. Also da ist auf alle Fälle was krumm. Ja. Ich glaube nicht, dass es nicht gar nicht geht, aber es ist auf alle Fälle nicht gut. So buggy. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, diese deutsche Tastatur hat links unten eine Taste, die heißt Tippen. Ja. Und wir saßen da irgendwie vorgestern in der Jabber und haben 10 Minuten echt rumprobiert, was dieser Knopf macht. Also ich habe drauf getippt. Ja, das wird drauf getippt und es ist halt erstmal nichts passiert, weil wir da in dieser Notes-App waren. Und dann haben wir gedacht, ja, was soll denn das jetzt? Also es tut sich nichts und man kann damit nichts umschalten. Und dann hast du Wikipedia aufgemacht und mal tippen gedrückt und dann ging das Keyboard weg. Genau. Und da haben wir gedacht, das macht doch gar keinen Sinn. Und bis wir dann draufgekommen sind, das ist kein Tippenknopf, das ist ein Tab-Knopf, wie Tabulator. Ja? Und damit springt man zwischen Textfeldern hin und her und wir waren halt mit der Wikipedia gerade in einem Textfeld drin und es war nur ein Textfeld da und mit Tab ist man mehr raus und dann war die Tastatur auch weg. Und ja, da hat jemand ein B für ein P gehalten. Ja, und das Schöne ist, in der deutschen Hilfe wiederum, ja, also es gibt ja eine systemweite Hilfe irgendwie, in die man anspringen kann. Da ist wiederum, steht da Tabulator. Ja, dafür fehlen da dann Screenshots. Da fehlen Screenshots und die Tragödie ist auch noch, ich habe es halt auf Deutsch eingestellt, weil man wusste am Anfang nicht genau, ob er jetzt praktisch meine Region wissen muss auf irgendeinem Grund oder ob er nur die Systemsprache haben will. Und da habe ich halt die Region eingegeben, um sicher zu sein. Das ist alles so bitter. Das ist alles so traurig an der Stelle. Also das ist alles irgendwie nicht fertig. Und ja? die deutsche Hilfe an der Stelle ist einerseits eben, da fehlen dann Bilder oder so bei den Lokalisierungen. Und es kommt noch dazu, die deutsche Hilfe hat echt einen Lade, also die ist irgendwie wohl im Web bei HP irgendwo gehostet, diese Hilfe, die ist nicht auf meinem Touchpad als solches. Und die deutsche Hilfe hat eine Ladezeit von 10 bis 15 Sekunden pro Seite, also pro Interaktion mit dieser Hilfe. Das ist echt nicht mehr feierlich. Und ich dachte schon, das wäre ja insgesamt so, aber die englische Hilfe ist wunderbar. Also die haben wohl echt nur die deutschen Seiten irgendwie super beschissen gehostet oder zu viele Präkunden auf Deutsch oder so. Ich weiß es nicht. Ja, naja. Auf jeden Fall, wir hätten es gerne gemocht, aber man kann es so nicht empfehlen, glaube ich. Ah, ja, eine Geschichte noch. Ein gutes Feature oder eins, das mir gefällt, wo du eher gelacht hast gestern, und zwar, es heißt im Original Exhibition. Und im Deutschen heißt es, glaube ich, Präsentationsmodus, genau. Und das ist ganz schick, da kann jedes Programm so eine Screensaver-mäßige Ansicht haben, dass du das Tablet irgendwie in die Ecke stellst und es halt so einfach schön kontextsensitiv Daten anzeigt, und Facebook hat da zum Beispiel eine sehr schöne Geschichte, wo die ganzen Freundesavatare hinten irgendwie im Hintergrund sind, recht hübsch, und dann immer die Posts so aufpoppen, ja, und sowas. Und das fand ich an sich ein schönes Feature, das hätte ich irgendwie so gerne auch auf meinem iPad, weil an sich habe ich auf dem iPad ja schon auch so diese Galerie außen, diese Fotogalerie haben sie ja gemacht, aber so, dass es so systemweites Feature ist, das man so nutzen kann als App und sich einfach da einpfriemen kann, fand ich schick. Ja, also es sieht auch ganz hübsch aus. Ich wollte es auch nicht irgendwie gleich fertig machen. Es war nur irgendwie seltsam, weil du hast mir das Ding halt gezeigt und hast gesagt, so, das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht. Aber die Screensaver sind toll. Dann dachte ich mir auch, okay, Screensaver kann das Ding also. Ja. Naja, leider nicht so gut, wie wir gerne hätten, dass es ist. Definitiv. Ja, gut. Damit dann auch genug zum Touchpad. Ich habe schon zweimal angesetzt, irgendwie das abzubrechen. Dann gibt es noch irgendwie das fällt mir nicht ein, was ich sagen wollte. Es gibt traurige Nachrichten für Vielsuche, nämlich realtime.google.com. In der letzten Folge noch als großartige, da waren wir ja noch nie und das ist ja gar nicht so schlecht, Suchseite irgendwie angepriesen, gibt es mittlerweile nicht mehr. Mhm. Da kommt jetzt nur noch 404. Juhu. Ja, und zwar, was passiert ist, es gab so einen Deal zwischen Twitter und Google, dass Google irgendwie diese Firehose bekommt, wo alle Tweets rausfallen. Und dieser Deal ist wohl jetzt ausgelaufen und jetzt haben sie es einfach eingestellt. Schade. Kann man nicht mehr suchen. Und es gab ja dieses wirklich coole Feature, dass wenn du Google gesagt hast, wie du auf Twitter heißt, dass die geguckt haben, was für Links deine Freunde so getwittert haben und die Links dann in deinen Suchen weiter nach oben gerankt haben, mit dem Hinweis, das hat jetzt übrigens der Marcel vor 2 Wochen schon mal getwittert. Ja. So mit kleinem Marcel auch daneben. Mhm. Und ja, gibt's jetzt auch nicht mehr. Also für mich war das tatsächlich zum ersten Mal so ein Erlebnis, wo es sich mal so angefühlt hat, wie das mit so einem digitalen Radiergummi sein könnte. Und ich fand das schlimm, weil ich habe die halt zur Recherche benutzt und es ist nicht nur so, dass die da jetzt nichts mehr dazu kommt, sondern sie ist einfach weg. Ja. Und das ist halt schon ein bisschen wie ein Finger abhacken für eine kurze Zeit. Jetzt war die Realtime-Suche nicht was, was ich dauernd frequentiert habe, aber wenn mal was Größeres abgeschaltet wird, also da wird mir Angst und Bange, wenn ich das mal übertrage auf digitale Radiergummis. Ja. Ja, schade. Sie haben aber, übrigens habe ich jetzt auch gerade gestern noch festgestellt, wir haben jetzt angefangen, dieses Ranking-Feature von Deine Freunde haben diesen Link schon mal gepostet, jetzt mit Google Plus zu befüllen. Also jetzt die Links, okay, die du auf Google Plus postest, die tauchen jetzt auch in deiner Google-Suche weiter oben auf mit dem Hinweis, kommt übrigens von Dominik auf Google Plus auch schon daher. Mhm. Also ich hoffe ja, dass diese Realtime-Suche, die es jetzt nicht mehr gibt, auch endlich mal so ein Warnhinweis an Twitter ist, get your search fixed. Weil, oh, ich weiß nicht, ob man sich da des Problems bewusst ist. Das geht gar nicht. Nee, ich finde es halt so traurig, dass man irgendwie nur noch die letzten, ja, x Stunden suchen kann tatsächlich. Ja. Also es passiert mir regelmäßig, dass ich irgendjemand sagen will, so vor 3 Wochen habe ich was getwittert und ich wüsste auch genau noch, was ich suchen muss, ja, aber ich kann halt nicht suchen. Und das hat nämlich die Google Realtime-Suche gekonnt, ja, zumindest für diesen Zeitraum, ja, den sie aufgezeichnet hatten. Nicht schön. Tja, gar nicht schön. Naja, aber muss man mit leben können, auch Verlust im Internet und so. Ja, ist alles vergänglich. Aber die Abhängigkeit von den einzelnen Diensten ist schon groß auch. Ja, also mein Twitter selber, wenn weg wäre, wäre ja auch tragisch. Ich meine, jetzt mit Plus ein bisschen weniger. Ja, mir ging das aber heute mit Plus so. Da habe ich mir gedacht, was passiert jetzt eigentlich mit diesem Artikel, den ich hier einfach mal so reingeschrieben habe? Wo ist der in einem Jahr? Kriege ich den da irgendwie wieder rausgepfriemelt? Muss ich den retten? Muss ich den jetzt umkopieren? Und also Google Plus ist für mich da jetzt auch noch sehr unklar, was mit den Sachen passieren müsste wird. Müsste man mal angucken an der Stelle auch noch, ob diese Data, wie heißt sie? Ah, dieses Data Liberation, die Data Fuba, Liberation Front. Genau. Was ja so ein Konzept ist, dass du von Google dir die Daten geben kannst. In, ach stimmt, in du Format, kannst sie runterladen. Das, ne, ist zumindest ist es auch in den Google Plus Account Settings, sieht man das. Und die Frage ist, ob da auch deine Google Plus Postings alle mitkommen, so als JSON. Aber es hat, also das, was da, ich habe es mal ausprobiert, was da rauskam, sah ganz nett aus, aber da habe ich noch nichts geschrieben gehabt. Nur so als. Muss ja fast. Interessant. Muss ja fast quasi. Wenn sie schon anbieten, dass du deine Daten extrahieren kannst, dann, ja, soll da gefälligst aber auch alle Daten rauskommen. Die, ja, Frage ist eben, ob Google Plus da mit drin ist oder ob das eine allgemeine Google-Geschichte ist und dann, was da alles mit reinkommt. Ich kenne das ganze Konzept ich nicht. Ich denke, es ist eine allgemeine Geschichte, wo Google Plus dann auch mit reinzählt jetzt. Okay, ja, dann wäre es ja gut. Also das ist ja ein zu befürwortendes Konzept, dass man so ein Backup haben kann von seinem Zeug. Wann, ja, man das auch immer, wie, wohin wieder postet dann. Steht auf einem anderen Blatt Papier, aber dass es überhaupt geht. Ja. Ja, meine Hoffnung, hast du das bei Twitter gemacht? Hast du deinen kompletten Twitter-Stream mal gebackupt irgendwo hin? Ich habe mal so WebView aufgehabt und ApfelSafe als Webdokument, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass diese ganzen verschollenen Tweets irgendwann wieder auftauchen, weil die Suche fixen. Ich habe da so eine seltsame iPhone-App, wo ich gerade vergessen habe, wie sie heißt. Entweder heißt sie Memento oder Momento. Mhm. Stimmt, ja. Da kannst du so deine ganzen RSS-Feeds und auch Twitter-Feeds quasi scannen und archivieren. Okay. Dann auch durchsuchen. Ist ja eigentlich so ein interessanter Fall. Also bei Twitter ist es bei Twitter eigentlich so, dass meine kompletten Tweets online sind noch? Über meinen Account? Also kann man die auf die Webseite angucken? Das ändert sich, glaube ich, auch regelmäßig, ob das, okay, so ist oder nicht. Also ab und zu, wenn ich dann nach unten durchscrolle, so hört er dann irgendwo auf und will nicht mehr weiter. Ja. Und das liegt aber, glaube ich, nicht daran, dass es die Tweets nicht mehr gibt. Ja, ja. Sondern dass er sagt, ich will jetzt nicht weiter suchen. Ja, genau. Also es gab zumindest ja immer diese komischen extra Third-Party-O-Out-Geschichten, so dein erster Tweet war und sowas. Also irgendwas scheint es ja noch also zu geben. Sind da, aber manchmal zeigt er sie dir nicht, ja, an, weil er irgendwie um die Load gesorgt ist. Du hast gerade gefunden, wie das Momento. Moment. Momento. Ich habe die vor einem Jahr installiert oder so. Ist so eine Art Tagebuch-App. Hm. Da hat man die Disziplin nicht, die oft genug aufzumachen, damit er den Stream runterlädt. Ja. Ist eine schöne Idee eigentlich. Und wäre ja toll, die Daten zu haben, wenn er das automatisiert. Wäre gut, wenn das im Hintergrund läuft. Genau, ja. Echtes Multitasking und so. Ja, ja. Ich habe da so ein Gerät. Hust, hust. Da kann man so in JavaScript programmieren. Kein Multitasking, bitte. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Ah. Gut, dann machen wir wieder Audiokommentare, oder? Ja, gerne. Wir haben zwar keinerlei Ahnung, was da so drin vorkommt, aber du vielleicht ein bisschen. Ich habe zumindest die ersten drei schon Überraschung. Wir sind heute voll super vorbereitet. Hallo Fanboys, hier ist der Matthias, im Moment aus Italien. Zunächst einmal herzlichen Dank für euren super Podcast. Mir gefallen übrigens die neuen Bildchen, könnt ihr gern beibehalten. Ich habe ein paar Fragen zum Thema Backup over the Air. Möchte mir eine Time Capsule oder einen AirPod Extreme zulegen? Preislich tun sich ja beide Varianten für 2 Terabyte nicht mehr viel, je nach externer Platte. Meine Fragen sind, wird die Platte in der Time Capsule nach dem Backup abgeschaltet? Wäre das auch bei einer externen Platte am AirPod Extreme der Fall? Welche externe Platte wäre dafür geeignet und würdet ihr im Hinblick auf Langlebigkeit raten? Wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus? Was gibt es sonst eventuell noch zu beachten? Zu welcher Variante würdet ihr allgemein raten? Ganz herzlichen Dank und macht weiter so. Bis bald. Ja, vielen Dank. Ich mochte die Hallakustik irgendwie. Das hatte so ein bisschen... Das hatte sowas Kathedrales. Ja. Ja. Sollten wir vielleicht hier auch Hall anmachen. Hörspiel. Das macht GarageBand automatisch ein bisschen Hall drauf. Okay. Falls das mit GarageBand gemacht hat. In der Folge jetzt auch mal einen Hall drauf, einfach so. Das war ein bisschen... Dass unsere Stimme gewichtiger wirkt, weißt du? So von der Kanzel herunter. Ja, naja, Time Capsule oder AirPod Extreme mit externer Platte. Mhm. Ich denke, es nimmt sich nicht viel unterm Strich. Stromtechnisch wird es keinen Unterschied machen. Die Dinge sollten sich abschalten, wenn man sie nicht schreibender oder lesenderweise benutzt. Ich denke definitiv, dass die schlafen. Und zwar sowohl extern als auch intern. Ja. An sich der wesentliche Punkt, der mich halt jetzt an der Stelle zu einer Time Capsule raten lässt, ist, bei einer Time Capsule steckt man nicht aus Versehen die externe Platte ab. Ja, aber bei der Time Capsule tauscht man auch die Platte nicht so easy cheesy aus, wenn was ist, oder? Das mag sein. Also die wirkt ja immer noch sehr kompakt. Ich hab keine, deshalb weiß ich es nicht. Ich würde eher aber auch zu so einer internen Platte und fertig raten, weil, ich meine, du kannst immer noch eine externe Platte anschließen und so weiter und das ist zumindest mal aufgeräumt, das ist wahrscheinlich ein bisschen leiser als nochmal eine externe Platte, kommt darauf an, welche externe Platte du da wie anschließt. Es gibt ja das extra Kabel, das musst du irgendwie stapeln, du hast ein extra Stromkabel nochmal für die externe Platte und das fällt dann alles weg und das finde ich ist in so einem Kontext schon immer ganz relevant. Ich glaube rein preislich, wenn du dann eine externe Platte jetzt noch zu einer AirPod Extreme dazu rechnest, dann ist der Unterschied auch nicht so wahnsinnig. Ja, wobei das preislich ist man mit externer Platte, glaube ich, günstiger. Meinst du? Also wenn ich da so Western Digital MacBook gedöns. Also 2 Terabyte für 100 Euro eine 2 Terabyte externe Platte kriegt man, glaube ich, ziemlich relaxed. Naja, muss man wissen, was man dann haben will, ob man lieber so einen Kabelhaufen will, wo man in so einer Fall drüber stolpert oder ob man es einfach so alles in einem haben will. An sich nimmt sich's nicht viel, glaube ich. Gut, dann kommen wir mal zum zweiten, den muss ich vielleicht auch nochmal zurückspulen, bevor ich ihn spiele. Hallo Fanboys, hier ist der Kudosch aus Unna. Vorneweg erstmal das obligatorische Super-Podcast und macht weiter so. Ich habe 2 Fragen zum Thema Backup. Nummer 1. Ich habe meinen Mac erst seit etwa einem halben Jahr und fahre bisher noch ohne Backup. Diesen Missstand möchte ich jetzt beheben und fragen mich, ob es sinnvoller ist, das erste Backup noch vor 10.7 zu erstellen oder ob es zeit- und nervensparender wäre, bis zu Lion zu warten. Frage Nummer 2. Ich habe vor, eine Festplatte per USB an meine heimische Fritzbox anzuschließen und diese dann als Time Machine Backup zu nutzen. Soweit ich weiß, spricht die Fritzbox nur mit FAT32 formatierten Platten und die Time Machine will nur HFS-Platten. Habt ihr dazu irgendwelche Tipps oder sogar Erfahrungsberichte? Danke schon mal im Voraus, euer Kudosch. Ja, grundsätzlich zum wann mache ich das erste Backup, ist, glaube ich, ganz dringend anzuraten, bevor man Lion installiert, oder? Würde ich auch machen, also weil so neues System installieren ja gerne mit irgendwas geht nicht mehr einhergeht vielleicht. Und wenn du dann merkst, okay, du würdest gerne wieder zurück, dann kannst du es halt noch. Ja. Ja. Und das kannst du nicht mehr, wenn du schon mal, also wenn du einfach so updatest und kein Backup hast, dann geht es da ganz, ganz schlecht bis gar nicht zurück. Deshalb würde ich es auf alle Fälle vorher machen und ich meine, das, was du dann zusätzlich noch backupst, mir ist unklar, was Time Machine alles mitnimmt, aber eigentlich sind Systemkomponenten soweit ähnlich. Insofern hast du nicht viel, also hast nicht viel gewonnen. Also Lion ist nicht besonders viel effizienter mit der Time Machine, glaube ich, und wird das alte Format noch unterstützen können und wird da einfach weitermachen können. Ja, und das wird halt inkrementell sowieso irgendwann mal voll und das alte Zeug wird weggeworfen. Ob das jetzt früher oder später passiert. Ja, also lieber jetzt eigentlich so diese Time Machine anschließen. Also ich bin gerade eben komme ich von so einem Time Machine Fall von zu Hause. Die Festplatte meiner Mutter ist gestorben spontan beim Updaten auf 10.6.8. Also das hat keinen kausalen Zusammenhang. Naja, aber da war halt mal Strom weg und dann ist er halt nicht mehr hochgekommen. Nee, da war kein Strom weg. Ja, beim Neustarten von 10.6.8? Nee, das war einfach... Ja, gut, der ist dann nicht mehr hochgekommen. Die Platte, ich weiß nicht, ob die Platte insgesamt schon nicht mehr hochgekommen wäre, aber beim Installieren von 10.6.8 hat es irgendwann einfach mal so klack, klack, klack, klack, klack gemacht. Ach so, richtig. Und das war wirklich beim Installieren, ich wusste, okay, scheiße. Und dann, aber ich habe irgendwie meine Eltern so hinbekommen, dass sie zumindest alle zwei Wochen mal sich die Platte anstecken und sie hat jetzt praktisch ein paar Fotos verloren. Aber ansonsten nichts und ich kann nur dazu raten, mal diese einfach eine externe Platte zu kaufen, die ab und zu mal anzustecken. Es ist besser als nichts und im Zweifelsfall hast du dann irgendwas noch als Stand. Ja, Backup ist wichtig. Genau, und Fritzbox, Platte und Time Machine, das ist halt wieder so eine Geschichte mit, ja, das funktioniert eher nicht. Und wenn es mal funktioniert, dann ist es halt nicht unterstützt. Ne? Also, wenn ich vor ein paar Folgen mal es gibt diese diversen Webseiten, die dir anraten, was du denn so tun kannst. Und ja, für ein Backup an sich ist es nicht der Fall, den du willst. Also wir hatten ja dann noch gesagt, wenn du da einen Netatalk verwendest, dann hast du da zumindest ein HFS oder ein Apple Talk zumindest so auf der anderen Seite und dann ist das auch halbwegs im grünen Bereich. Aber so die Lösungen, die dann irgendwie Time Machine auf FAT32 backuppen lassen, die sind halt definitiv eher auf der nicht so ganz supporteten Seite. Das mag irgendwie gehen, aber davon kann man im Prinzip nur abraten. Genau, und das haben wir auch deswegen getan, weil wenn man schon Backup macht, dann wenigstens in der Situation, wo es klar ist, dass man auch gut wieder davon herstellen kann. Ja, und die, wenn man eine supportete Variante wählt, dann geht es und ansonsten wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Chat hat gemeint, man kann die Time Capsule easy aufschrauben und die Platte austauschen. Andererseits wurde es dann auch mit dem Austauschen des Superdrives bei MacBook Pro verglichen, was dann wieder nicht so easy ist. Deswegen. Das kommt auf das MacBook Pro an. Naja. Kann man wohl einfach austauschen. Gut, dann habe ich noch einen. Hallo, oh, liebe Fanboys. Hier ist der Dirk aus Stuttgart. Ich habe eine Frage an euch bezüglich Game Center und Multiplayer-Spiele. Bei einigen Multiplayer-Spielen, wie zum Beispiel Cargo Runners oder Boost 2, kann man im Spiel ein Multiplayer-Spiel eröffnen. Es öffnet sich dann ein Game Center-Fenster. Man kann ein oder mehrere Freunde auswählen und diese dann einladen. Üblicherweise bekommen die dann eine Push-Benachrichtigung und können dann das Spiel annehmen oder ablehnen. Bei uns im Haushalt haben wir zwei iPad 2s. Und da funktioniert das nur gelegentlich. Meistens ist es so, ich schicke eine Einladung raus, auf dem anderen iPad wird noch nicht mal eine Benachrichtigung angezeigt, also die Einladung geht nicht durch. Oder manchmal bekommt der andere auch die Einladung, nimmt sie an, aber das wird mir dann nicht mehr zurückgemeldet. Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert, Benachrichtigungen ein- ausgeschaltet, Game Center abgemeldet, angemeldet, iPad neu gestartet. Es hilft alles nichts. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was das sein kann. Bei anderen Spielen, die das nicht übers Game Center machen, zum Beispiel auch Carcassonne, funktioniert das einwandfrei. Ich frage mich, warum nicht beim Game Center? Liegt das vielleicht am Game Center? Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt. Ansonsten danke für den Podcast und macht weiter so. Tschüss. Dankeschön. Ja, die Geschichte des Game Centers ist eine Geschichte voller Missverständnissen. Ja, also erstmal sei gesagt, eben so Spiele, die diesen Game Center, also die über Game Center Matchmaking betreiben, zeigen eigentlich fast immer diesen Game Center Dialog, also an denen kann man es erkennen. Man kann es auch programmatisch im Hintergrund machen, ohne den zu zeigen, aber nur in manchen Fällen. Also das ist dann schon Game Center, das diese Verbindung aufmacht und was alles weitere managt. Dass die Push-Notifikation nicht ankommt, hat wahrscheinlich dann damit zu tun, dass ab und zu, wenn du eben so ein iPad 2, ich gehe mal davon aus, dass es ein Wi-Fi-Gerät ist, dass es dann eben so diese Verbindung zum Push-Server über dein lokales Wi-Fi macht und die hat ab und zu so Situationen, dass sie dann nicht, dass sie abbricht oder sowas. Habe ich zu Hause oft und in anderen Wi-Fis auch. Solange ich immer mein 3G mit gleichzeitig mit anhabe, habe ich es nicht. Deswegen, also in dem Wi-Fi-Modus sind die Push-Notifications teilweise so ein bisschen wonky. Was da kurzzeitig helfen würde, wäre so Flugzeugmodus an und aus, beziehungsweise WLAN eben an und aus machen, weil so beim Wiederanmachen macht er diese Verbindung zu diesem Push-Server wieder und dann sollte es eher gehen. Also Gerät ganz neu starten muss da, glaube ich, nicht sein für den einen Fall. Dass diese Verbindungen dann vielleicht trotzdem nicht gut funktionieren mit diesem Game Center, meiner Meinung nach liegt es an Game Center. Also das ist ich habe auch nur komische bis ab und zu ging es mal ein bisschen Erfahrung mit Game Center gemacht, selten wirklich gute. Ja, und das hat auch so ein bisschen, also ist, glaube ich, leider so. Dieses Interface ist komisch und die dahinterliegende Infrastruktur auch irgendwie. Das ist, ab und zu kommt da was zustande, aber gerade mit Freunden direkt einladen, das ist, ich habe da keine guten Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, oder im Chat. Ich bin an der Stelle auch froh, dass wir das selber machen, also auch aus einer Support-Sicht heraus. Da weiß man wenigstens, wenn das falsch läuft, dann ist man selber schuld und nicht irgendwie jemand anders. Aber so diese Game Center-Geschichte, die hat auch manchmal echt Macken. Ja, es ist. Ich finde es extrem schade, weil ich es eigentlich natürlich gerne auch benutzen wollen würde als Entwickler. Ich merke aber eigentlich immer, dass dort eben diese Netzwerkerfahrung nicht die ist, die man will. Und ich. Jetzt haben sie ja angekündigt, dass es vielleicht noch mehr geht dann übers Game Center demnächst. Und ich fände es schade, es nicht zu benutzen, aber die Wahrscheinlichkeit, es nicht zu benutzen, ist leider hoch, weil einfach so, das muss halt einfach funktionieren. Und in Carcassonne machen wir halt alles selber und da funktionieren andere Dinge teilweise manchmal nicht, aber die wissen wir halt zumindest. Und alles, was man netzwerktechnisch irgendwie in den Griff kriegen kann, versuchen wir auch so in den Griff zu bekommen. Ja, ist alles nicht so einfach. Wie das auch mit dem Stream manchmal so ist. Ja. Monkey Vader. Naja. Es wird alles besser. Das ist, glaube ich, die Aussage. Es wird alles besser und ich bin übrigens immer interessiert, also auch Tipps von Hörern gerne, also mit Spielen, mit Netzwerkfunktionalität, die gut funktionieren auf iOS. Also ich bin irgendwie entrüstet, wie wenig Dinge es da gibt, die gut funktionieren. Also es gibt diese paar Turn-Based-Geschichten, so Words with Friends und Disk Driving, die gut funktionieren, neben jetzt bei uns Carcassonne auch. Aber ich habe für das, dass ich diese Geräte so verbunden sind mit dem Netz die ganze Zeit eigentlich, selbst iPads, die kein 3G haben, sind es ja, habe ich erstaunlich wenig Spiele, die wirklich gut online funktionieren. Ja, da haben einfach wenig Leute Lust, sich damit zu beschäftigen, gerade weil, ja, so reibungslos ist es halt alles nicht. Also ich kann verstehen, wenn man versucht, Apps zu schreiben, die darauf verzichten können. Das verstehe ich auch. Andererseits kann ich bei so Größen wie EA und so weiter nicht verstehen, warum da nicht ein gut funktionierender Netzwerkmodus in allen Spielen immer drin ist, weil die haben einfach so Mega-Abteilungen mit FUBA-Leuten und so viel Aufwand ist es dann auch nicht. Es ist Aufwand, es gut so hinzubekommen und es ist natürlich, man muss es irgendwie maintainen, aber ich meine, gute Netzwerkfunktionalität gab es in Computerspielen schon lange. Ja. Aber ich glaube, Apple lässt da auch viel Potenzial brach liegen, dadurch, dass du keinen einfachen Weg hast, sowas zu machen. Ja, dadurch, dass es Game Center gibt und Game Center selber so komisch ist. Also diese Erfahrung, die jetzt gerade so eben in dem Kommentar war, ist die Regelerfahrung mit Game Center und Online-Spielen, die ich so kenne. Wenn es bei euch anders ist, dann gibt dann gebt Bescheid. Das würde ich gerne erfahren auch. Aber an sich ist es halt so dann echt das Problem, dass Apple eine Lösung bietet und die Lösung irgendwie eigentlich nicht gut genug ist. Und deshalb Apple keine bessere Lösung bieten wird. So, also inkrementell verbessern, also macht nichts anderes, weil es gibt halt das. Und Ja, also ich würde gerne mehr Spiele, die einen guten Online-1-zu-1-Modus haben, der funktioniert haben, sehen. Selbst Infinity Blade hat ja auch so einen Arena-Modus gehabt. Da habe ich 10 Spiele aufgemacht, die dann jeweils nicht zustande kamen. Ja. Und seitdem wieder nicht mehr. Hm. Aber Netzwerk ist halt, also Network is just one letter away from network. Ist aber auch böse zu testen. Vorher. Wie das also ist, ja. Also Netzwerken ist halt echt. Ja. Lassen wir das. Lassen wir das. Wir machen einfach mal keine Netzwerk-Apps. Kinders, lasst die Finger von jedem Netzwerken. Mal. Das macht nur unglücklich. Gut, haben wir die Audiokommentare soweit abgeschlossen. Ich habe gerade wieder so on the fly unseren Stream repariert und keiner hat es gemerkt. Sind dann auch wieder die Statistiken kaputt? Nee. Es war nur einfach wieder irgendwie, ich glaube, dieses Nicecast hat irgendwie so eine Macke, das zwischendurch mal irgendwie etwas über eine Stunde vergisst, macht wie man MP3s zum Evilcast. Ja, wahrscheinlich sollte ich mal so diesen CPU-Slider auf Max stellen, dann wird es wahrscheinlich besser. Keine Ahnung. Naja, aber kommen wir noch zu Empfehlungen und dann sind wir hier eh raus, weil wir sind auch schon wieder fast über unserer Zeit. Wir sind abgelaufen. Und zwar, ich empfehle eine Fernsehsendung, die es schon länger gibt und die mir jetzt mal reingelaufen ist und die ich ganz unterhaltsam finde. Und zwar ist das Burn Notice. Es geht um einen Ex-Agenten einer TLA, einer Three-Letter Agency, der so also Agentenkram macht und in der ersten Folge. Also er hat irgendwie gerade in Afrika unterwegs und eben macht mit irgendwelchen Warlords da so irgendwelche Deals im Sinne des Vaterlands. Und währenddessen wird er aber geburnt, daher auch Burn Notice. Und was das bedeutet ist, ihm werden halt jegliche Privilegien als Spion entzogen. Er ist da auf sich allein gestellt und er ist aus irgendwelchen Gründen halt Persona non grata bei seiner Agency und wird dann auf Umwegen zurück nach Amerika geschifft, nach Miami. Und da spielt die Serie dann auch. Mhm. Er versucht dann eben die ganze Zeit rauszufinden, warum er jetzt da nicht mehr mitspielen darf und hält sich so mit Freelancing und Aufträgen da über Wasser. Also macht so ein bisschen das A-Team im Prinzip ist das A-Team mit anderen Mitteln, ja. Also er ist halt so Geheimagent, hat irgendwie seine Ex-Freundin mit im Team und einen Navy SEAL, mit dem er irgendwie auch befreundet ist. Und die übernehmen dann so Aufträge. Okay. So ein bisschen Mission Impossible dann auch, oder? Das ist auch so eine Mischung, Mission Impossible, MacGyver, A-Team. So. Aber halt irgendwie neu und frisch gemacht und auch so ein bisschen selbstironisch mit Voice-Over zwischendurch, wo halt immer erklärt, so bei einem Spion ist es so und so wichtig und tralala und wenn du irgendwie hier mit russischen Leuten kämpfst und vorgibst, selber Russe zu sein, musst du irgendwie dieses Martial Arts aus Russland können und er hat immer so lustige Erklärungen, die er so währenddessen dann auch abspult als Voice-Over, was ich auch ganz lustig finde. Okay, ja. Also kann man mal reingucken, wenn man so diesen Agentenkram mag, dann ist man da vielleicht ganz gut aufgehoben. Mhm. Das ist ganz nett. Und ich habe noch was. Du hast noch was, okay. Ja. Nämlich aus aktuellem Anlass empfehle ich das iTunes Festival. Das findet gerade statt, seit einer Woche. Und was das ist, ist in London ist es, glaube ich, hat Apple eine Konzerthalle oder einen Konzertveranstaltungsplatz gemietet und pumpt jetzt da irgendwie Leute rein, jeden Tag zwei Bands, glaube ich, so und in einem Schnitt. Und man kann da live zugucken. Und heute Abend ist irgendwie Bruno Mars, morgen ist My Chemical Romance und so geht es weiter bis zum 31. Juli mindestens. Am 31. Juli ist Moby unterwegs und natürlich gibt es dazu auch eine App für iOS, da kann man auf dem iPad gucken und auf dem iPhone oder man kann halt direkt in iTunes Livestream gucken, das läuft alles über HTTP-Streaming und die Qualität ist erstaunlich gut, finde ich. Man kann auch die alten Konzerte angucken, die schon gelaufen sind. Also finde ich eine lustige Geschichte. Kann man abends immer so ein bisschen Konzert gucken, wenn man Lust hat. Okay, feine Schön. Sache. Schick, schick. Ja. Ich hatte auch noch so eine TV-Empfehlung, aber mir ist gerade unklar, wie man das am geschicktesten bezieht. Ich habe das über, ich glaube, auf der Webseite geguckt mit dem BlackVPN, aber das, wie ihr da hinkommt, sei dann mal euch überlassen. Aber ich habe vor kurzem entdeckt Inside the Actor's Studio. Und zwar ist es ein Format, Das ist ein Talkformat, entweder mit einem Schauspieler oder mehreren Synchronsprechern einer Serie oder Schauspielern einer Serie, geht über eine Stunde und ist, hat so einen ganz eigenen Charme. Also geht so ein bisschen über die Bio des Schauspielers dann hin zu dem, was er gemacht hat, mit hinten dran immer so einer Fragerunde, die so eine alte Fragerunde von irgendeinem bekannten Interviewer ist, der fand ich sehr schick, da ein bisschen Einblick in die verschiedenen Schauspieler zu bekommen. Ich bin draufgekommen, weil irgendjemand auf Tumblr so die Aussage von dem Modern Family schwulen Pärchen reingemacht hat, so ein sehr schönes Zitat, was er wohl da gesagt hat, und da wollte ich halt den kompletten Kontext haben. Mhm. Ja, und war auch gut, dass ich den kompletten Kontext mir genommen habe, weil so aus dem Kontext raus wirkt es ein bisschen komisch. Mhm. Und finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Also heißt Inside the Actor Studio. Gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, die sind mittlerweile in der 13. oder 14. 17. Staffel. 17. Staffel. Also fast so viel wie die Simpsons im Prinzip. Ja. Und ich kenne auch eine, weil ich gerade Simpsons sage, es gibt auch eine Folge, wo der ganze Cast von den Simpsons da ist, mhm, und auch von ihm halt interviewt wird, der dieses Inside-Actor-Studio macht. James Lipton, richtig. Und der hat eine ganz, ganz besondere Art und Weise, irgendwie zu reden und Leute zu interviewen. Und es ist irgendwie so, er hat sich da seine eigene Oase der, ja, ich weiß nicht, es hat eine seltsame Stimmung, aber es passt. Ja, also kann man empfehlen. Also irgendwie ruhig, ernst, aber trotzdem auch lustig zwischendurch. Und also die Folge mit Robin Williams ist auch super zu empfehlen, weil der ist so quirlig, den kriegt er nicht irgendwie runter. Das ist so, der Robin Williams macht ständig Stand-up währenddessen. Kriegt auch nicht mehr, also es sind so vom Szenario sind es zwei Stühle eigentlich, wo die sitzen und sprechen. Und bei der mit Robin Williams, der macht halt ständig, egal was, geht er auf irgendeine Tangente, und der ist einfach so voller Wahnsinn. Das ist großartig. Ja. Ja. Und dann? Wenn der Marcel nicht noch was hat, dann haben wir es für diese Woche auch mit den Empfehlungen und mit der Sendung schon. Mhm. Weil wir müssen uns jetzt irgendwie noch schnell frisch machen, und dann startet ja auch schon das Space Shuttle. Ah, okay. Diesmal nicht Holgi, sondern diesmal das Space Shuttle. Genau. Oder macht Holgi heute Abend auch nochmal, wenn wir schon so... Er meinte gestern, dass er jetzt keine Doppelschicht einlegen will, weil er gestern schon gemacht. Ah ja. Aber ja, mal sehen. Auf jeden Fall... wir lassen hier dann alle fünf gerade sein und verabschieden uns. Und wenn ihr das im Podcast hört, dann habt ihr den Space Shuttle vielleicht schon verpasst. Zwei iPhones sind dabei, richtig. Kann man vielleicht auch noch sagen. Ist jetzt die Space Shuttle Mission STS-135, die letzte. Und ist auch die erste, auf der zwei iPhones mit auf die International Space Station fliegen. Mhm. Und zwar ich habe schon wieder vergessen, wie die Firma heißt. Die ist irgendwie so seltsam, also so generisch. Auf jeden Fall testen die, wie sich iPhones so im Weltraum verhalten, ob man die als Instrumente benutzen kann. Genau, soweit ohne extra Hardening und was auch immer. Und also sie versuchen halt diese Sensoren zu benutzen, um sinnvolle Werte dann im Weltraum irgendwie für irgendwas zu benutzen und mal schauen, was da Sache ist. Und die haben gab's einen Talk auf der WDC dazu, wie sie diesen Prozess eben gemacht haben, einfach eine Standard-Hardware so durchzubringen, dass sie in den Weltraum geflogen werden darf. Und weil normalerweise ist es andersrum, das Zeug extra nach diesen Anforderungen gebaut wird für so Experimente. Und das war ganz interessant, fand ich. Und da fliegen jetzt eben zwei iPhones mit hoch und werden dann von den International Space Station Insassen dann irgendwie herumgeschwenkt und genau, Fotos gemacht und so. Du kannst auch noch diese App verlinken, die gemacht haben. Ja, ist ein bisschen grausam, aber es ist zumindest dieselbe App, die dann benutzen. Genau. Da könnt ihr genauso grausame Experimente machen wie auf der International Space Station. Ja, wenn es denn durchkommt. Aber wir sagen jetzt endgültig auf Wiedersehen und bis nächste Woche. Und ihr werdet dann noch rausgeschmissen. Tschüss. Ciao, ciao. Servus. Look at these games. Aren't they neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the guy? Everything. Look at this book. Plot lines unfold. How many wonders can one comic hold? Looking around here, you'd think, sure, he's got everything. I've got lightsabers, both blue and red ones. I've got X-Men and Buffy galore. You want action figures? I got 20. But who cares? No. Cypher and Squall.